aber bei einer anderen Macht liegen die Dinge nicht so klar. Das Zentrum wurde ernst geführt, nicht von zufälligen Politikern und nicht von Menschen ohne Tradition, sondern das Zentrum wurde geführt von römischen Prälaten. Das heißt, es wurde geführt und verantwortlich geleitet von hohen Würdenträgern einer Kirche. Und deshalb trägt die römische Kirche vor der Geschichte die Verantwortung für den Novemberverrat von 1918. Ob die nationalsozialistische Revolution aus dieser Erkenntnis politische Konsequenzen zieht oder nicht, ist eine Angelegenheit der praktischen Überlegung. Es ist vor allen Dingen eine Überlegung angesichts der Millionen Menschen, auf denen eine Zucht eines Jahrtausends lastet. Wir können diese Menschen erst langsam zu einem neuen Gedanken und zu einem neuen Leben erziehen. Wir können sie nicht plötzlich vor die Tatsache stellen, dass Persönlichkeiten, die sie innerlich seelisch betreuten, nunmehr als Landesverräter aufgehängt würden. Und wir haben außenpolitisch keine Eile, aus dieser historischen Tatsache Konsequenzen zu ziehen. Das sind Dinge, die uns nicht davonlaufen. Je stärker das Deutsche Reich wird, umso leichter wird einmal die Möglichkeit eintreten, die für zweckmäßig erachteten Folgerungen daraus kommen.